Salomo, der Sohn Davids, befestigte sich in seinem Königtum, und Jahwe, sein Gott, war mit ihm und ließ ihn überaus herrlich werden. Und Salomo ließ Befehl ergehen an ganz Israel, an die Anführer der Tausendschaften und der Hundertschaften, an die Richter und alle Fürsten in ganz Israel, die Familienhäupter, und so zog Salomo mit der ganzen Volksgemeinde nach der Opferhöhe zu Gibeon. Denn dort befand sich das Offenbarungszelt Gottes, welches Mose, der Knecht Jahwes, in der Steppe angefertigt hatte. Dagegen die Lade Gottes hatte David aus Kirjat Jerim heraufgebracht an den Ort, den David für sie hergerichtet hatte, denn er hatte zu Jerusalem ein Zelt für sie aufgeschlagen. Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, angefertigt hatte, stand dort vor der Wohnung Jahwes, und Salomo und die Volksgemeinde suchten dort Jahwe. Und Salomo opferte dort auf dem kupfernen Altar vor Jahwe, der zum Offenbarungszelte gehörte, und brachte auf ihm 1000 Brandopfer dar. In jener Nacht nun erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Da antwortete Salomo Gotte: Du hast meinem Vater David große Huld erwiesen und hast mich an seiner Statt zum Könige gemacht. Möge nun, Gott Jahwe, deine Verheißung an meinen Vater David in Kraft treten. Denn du hast mich zum Könige gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie die Krümchen der Erde. So verleihe mir nun Weisheit und Einsicht, damit ich gegenüber diesem Volk aus- und einwisse, denn wer vermöchte sonst dieses dein großes Volk zu regieren? Da sprach Gott zu Salomo: Weil du solches im Sinne führtest und nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder den Tod deiner Hasser, auch nicht um langes Leben gebeten hast, sondern dir Weisheit und Einsicht erbatest, um mein Volk, über das ich dich zum Könige gemacht habe, regieren zu können, so sei dir die erbetene Weisheit und Einsicht verliehen. Aber auch Reichtum, Schätze und Ehre will ich dir verleihen, dergleichen kein König vor dir besessen, noch nach dir jemals besitzen wird. Sodann begab sich Salomo von der Höhe zu Gibeon, von dem Platze vor dem Offenbarungszelte wieder nach Jerusalem und herrschte über Israel. Und Salomo beschaffte zahlreiche Wagen und Reiter, und zwar besaß er 1400 Wagen und 12.000 Reiter, die legte er in die Wagenstätte und in die Umgebung des Königs zu Jerusalem. Und der König machte, dass das Silber und das Gold zu Jerusalem an Menge den Steinen gleichkam und die Zedern den Maulbeerfeigenbäumen, die in der Niederung wachsen. Und die Ausfuhr der Rosse Salomos erfolgte aus Ägypten, und zwar pflegten die königlichen Händler einen Zug zu holen gegen Bezahlung, so dass sie einen Wagen um 600 Silbersekel aus Ägypten heraufbrachten und ausführten, ein Pferd aber um 150. Und auf diese Weise wurden sie durch ihre Vermittlung an alle Könige der Hethiter und an die Könige der Aramäer ausgeführt. Und Salomo befahl, dem Namen Jahwes einen Tempel und für ihn selbst einen Königspalast zu erbauen.